Aber das ist doch wunderbar. So wunderbar. Triebhaft muss das Leben manchmal sein. Und das sind doch schöne Episoden, schöne Geschichten. Ja, vor allem, es ist für mich zum Beispiel persönlich total außergewöhnlich gewesen, weil es ist normalerweise total nicht mein Ding. Ja, du hast den mutigen Mann da halt gezeigt, ne, in dir. Ja, aber ja, wie gesagt, ich war selbst über mich erstaunt, weil ja, das passiert normalerweise nicht. Andreas, ich danke dir für deinen Anruf, für die schöne kleine Geschichte. Alles Gute. Und wünsche ich dir ebenfalls. Dankeschön. Tschüss. Ja, ihr lieben Fernsehzuschauer, jetzt habt ihr natürlich was Wunderbares versäumt. Das werde ich euch jetzt nicht erzählen, aber leider mussten wir im Fernsehen etwas später anfangen. Wegen des Todes von Frank Sinatra gab es einen Film, der nicht eingeplant war. Jetzt sind wir da. Ich freue mich sehr herzlich, begrüße euch sehr herzlich, freue mich, dass ihr da seid auch. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben eine offene Show heute Nacht, wie immer freitags. Und da heißt ja die obligatorische Frage an euch, über was habt ihr Bock, euch mit mir zu unterhalten? Wenn ihr mit mir reden wollt, das ist die Telefonnummer 0180 5678 111. Mit dieser Nummer könnt ihr uns auch aus dem Ausland erreichen. Und das verursacht keine Mehrkosten, da wir euch ja sowieso dann immer wieder zurückrufen und das Gespräch mit mir hier in der Sendung kostet euch keinen Pfennig. 0180 5678 111. Weiter geht es mit Manfred und der ist 28 Jahre alt. Ja, Manfred ist 28 Jahre alt. Ja. Hallo. Hi. Mein Thema ist Trampen. Und zwar, ich bin blind und trampe leidenschaftlich gerne. Aha. Und zwar hat das angefangen eigentlich mit einer ganz blöden Situation. Ich bin früher viel mit Mitfahrzentrale gefahren. Mhm. Und die Mitfahrzentrale hat mir eine Mitfahrgelegenheit dann besorgt, aber in eine völlig falsche Richtung. Das stellten wir dann aber erst im Auto fest irgendwie. Und jetzt war guter Rat teuer. Wie komme ich jetzt an meinen Zielort? Die Frau musste nach Freiburg, hatte auch keine Zeit, jetzt größere Umwege zu fahren. Die wollte nach Freiburg und wo wolltest du hin? Ich wollte nach Marburg und wir kamen aus Norddeutschland und spätestens irgendwo bei Siegen war dann einfach Schluss. Ja. Und dann habe ich gesagt, gut, ich werde das mal probieren mit dem Trampen. Ich hatte mir das schon von Leuten erklären lassen. Und das ging auch wunderbar. Ich bin auch super gut weggekommen. Und du hast dich ganz einfach an die Straße gestellt, wie man das so kennt. Daumen raus und hast abgewartet. Nein, am Anfang war ich richtig blöd. Am Anfang habe ich mir erstmal ein Auto zeigen lassen, dass das Nummernschild trägt, wo ich dachte, das könnte helfen. Aber der Fahrer kam natürlich nicht. Aber dann habe ich genau das gemacht. Ja, bin also an die Ausfahrt gegangen und habe einen Daumen rausgehoben. Manchmal haben die Leute etwas irritiert reagiert, als dann jemand sich reingesetzt hat, der blind ist ja nur auch nicht alltäglich. Oh, gerade in dem Fall war der Typ sehr irritiert. Also der wollte mich ja schon gar nicht mehr alleine weiterfahren lassen. Der war so super hilfsbereit und super nett, irgendwie fast schon übernett. Aber es war wirklich eine sehr lustige und schöne Erfahrung. Wie oft? Da habe ich gesagt, mache ich jetzt weiter. Wie oft trennst du denn überhaupt? Ich bin früher fast wöchentlich getrennt, weil ich in einem Chor war und dieser Chor war auf dem Land und da gab es keinen Bus, also wurde halt getrennt. Jetzt wohne ich in einer Großstadt, jetzt trampe ich nur noch weite Strecken und dann auch, sage ich mal, nur noch dann, wenn das Wetter es zulässt und ich die Strecke gut kenne. Ja, und bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht? Doch, eine. Nämlich, wie war die? Also nicht, was du dir jetzt vorstellst, die schlechte Erfahrung war, ich stand in Frankfurt an der Messeauffahrt und mein eigener Onkel ist an mir vorbeigefahren und hat mich nicht mitgenommen und ich weiß deswegen, weil er dann auch bei meinen Eltern gepetzt hat und wohl wissen, dass die das nicht gewusst hätten. Also ich muss dir erzählen, dass ich früher, jetzt mache ich es nur nicht mehr, aber früher auch ein alter Tramper war. Ich habe sehr viel getrampt und meine weiteste Trampreise war einmal von Köln bis nach Südkreta. Das war eine ganz tolle Sache und da habe ich wirklich ein Mega-Erlebnis gehabt. Ich bin bestimmt 300 Kilometer waren das, 300 Kilometer in Österreich, Bayern, Österreich, mit einem Rolls-Royce mitgenommen worden. Das war ein ganz gediegenes Erlebnis und zwar, dieser Fahrer hätte mich, der hätte nie angehalten, wenn ich dann nur gestanden hätte mit dem Daumen raus. Ich habe den an einer Tankstelle angesprochen. Und mein Prinzip war immer, wenn ich getrennt habe, dass ich mich recht ordentlich angezogen habe und ich hatte wenig Gepäck bei mir. Das mache ich genauso. Ja, das ist wichtig. Da reagieren die Autofahrer dann positiver und da habe ich ihn gefragt, ob er mich mitnehmen könnte. Ich möchte so und so dahin. Und dann guckte er mich so von oben bis unten an und sagte, das hätte er noch nie gemacht. Aber warum nicht, sagte er. Ja, mit dem Ansprechen arbeiten. Das ist für mich halt sehr schwierig. Ja klar, das kannst du nicht so gut. Ja. Ich habe das mal probiert, aber es ist halt sehr laut auf Raststätten, ist ja klar, weil die Autobahn hört man ja auch. Ja. Und ich habe mal die Dreistigkeit besessen, mich ins Innere einer Tankstelle zu stellen. Das ging allerdings nicht lange gut, dann hat mich der Tankwart leider rausgeschmissen. Mhm. Also wir wollen natürlich, das sind so nette Stories, auch was ich gerade erzählt habe oder auch was du erzählt hast. Wir müssen aber schon auch immer wieder bedenken, dass es auch eine verdammt gefährliche Sache ist. Ne? Ja. Und dass da übelste Dinge passieren und vielleicht sogar für dich als Blinder die Gefahr noch größer ist. Du kannst die Leute ja vielleicht dann nicht so schnell einschätzen. Also da kannst du mich natürlich jetzt für einen Zyniker halten, aber ich stehe halt auf dem Standpunkt, wenn jetzt jemand sehen kann und irgendwo einsteigt, wenn er dann sieht, dass ihm das Messer vorgehalten wird, dann bringt ihm das auch nicht mehr so fürchterlich viel. Ein guter Standpunkt. Vielleicht denken die eher, dass sie bei mir ein leichtes Spiel haben und würden dann vielleicht nicht so viel Gewalt anwenden oder so. Ja. Weiß ich nicht, ich bin da vielleicht ein bisschen zynisch. Ich wünsche dir super viel Glück beim Trampen. Das wünsche ich mir auch. Und ich weiß, du magst keine Grüße, aber ich grüße alle die, die mich bisher schon mal mitgenommen haben und das jetzt mitkriegen. Alles klar, die werden sicherlich erinnern. Das denke ich auch. Das denke ich auch. Tschüss Manfred, alles Gute. Ciao. Herzlich willkommen, Jonas, 37. Hallo. Hi, Jonas. Ja, guten Tag, lieber Domian. Ja. Guten Abend, grüße dich herzlich. Also, ich rufe dich an aus der Schweiz, aus Baden. Aus Baden in der Schweiz? Jawohl, das ist in der Nähe von Zürich. Ja, und ich habe nach zweijähriger Recherche habe ich eine sehr interessante Audio-CD namens Flirt-CD entwickelt. Aha. Ja, das sind 22 gesprochene Kapitel über Flirt-Voraussetzungen, Flirten bedeutet, Flirt-Strategien, was passiert im Körper der Frau, Deutung der Körpersprache. Heißt das, dass man da auch richtige Flirt-Tipps bekommt? Ja, durchaus. Ja, jetzt aber raus damit. Jawohl, sehr gerne. Jawohl. Also wir konstruieren eine Situation. Die Situation kennen wir alle. Wir gehen jetzt gerade bei dem wunderschönen Wetter über irgendwelche Straßen und uns begegnet der Supermensch, der Superschuss, die Superfrau, der Supertyp. Wir sehen ihn an und wir trauen uns nicht. Was sollen wir machen? Jawohl. Also es ist ja so, wenn man eine Person nett findet, die Wahrscheinlichkeit, dass man diese Person anspricht und diese Freundschaft gewinnt, ist ja 50%. Meinst du so hoch? Ist wahr? Nee, ich frag das. So hoch ist die? Ja, durchaus. Ja. Also man kann die Person ansprechen oder man kann es auch sein lassen. Wie soll ich denn jetzt mit dem umgehen? Wie soll ich flochtenmäßig jetzt an ihn, wie soll ich mich ranbaggern? Ja, ein kurzes Lächeln. Ein Lächeln. Also ist immer sinnvoll. Vielleicht auch ein leichtes Augenzwinkern? Oder ist das zu viel? Das ist vielleicht am Anfang ein bisschen zu viel, aber ein leichtes Lächeln und die Reaktion kurz noch abwarten. Was mache ich, wenn er nicht zurücklächelt? Das ist natürlich sehr schwierig, es ist ja situationsabhängig, aber wenn man die Person anlächelt und vielleicht traut sich die Person sich ja nicht zurückzulächeln, das kommt sehr oft vor, das muss nicht unbedingt heißen, die Person ist abgeneigt, sondern einfach noch weiter die Lage beobachten und versuchen doch vielleicht sich zu nähern. Ja, also beim Gehen auf der Straße geht das natürlich nicht, aber wir können uns das ja vorstellen, wir sitzen in einem Café oder in einem Biergarten. Jawohl. Dann ist vielleicht einfacher, die Situation sich dann zu denken. Man kann ja ganz höflich hingehen und fragen, ob man zusammen mal ein Getränk nehmen kann. Das war jetzt meine Frage an dich. Die meisten Leute oder den meisten Leuten fällt dann ja nichts Besonderes ein. Jawohl. Und die fragen dann immer, was soll ich denn jetzt sagen? Was soll ich denn machen? Ja, was soll man denn dann fragen oder sagen? Das ist eigentlich die große Schwierigkeit, aber man muss sich auch die Mut aufbringen und sagen, also ich gehe einfach, ich muss den Mut haben, ich gehe einfach auf die Person zu und probiere es einfach, weil wenn ich nicht hingehe, dann habe ich die Person auf alle Fälle verloren, aber wenn ich hingehe, habe ich noch zu 50% die Chance, meine 50% auf 100% zu steigern. Das sage ich ja immer. Jawohl. Das, du läufst bei mir natürlich voll die offenen Türen ein. Nicht? Aber das ist auch deine Erfahrung und daraus hast du jetzt eine CD gemacht? Ja, richtig. Und also der Grundgedanke dieser Flirt-CD ist, alle positiven Kräfte, die in uns schlummern, zu erwecken und zu mobilisieren, damit wir einfach neue Freunde finden. Das ist ein sehr schönes Anliegen von dir. Nicht? Ja. Was geht denn, du hast gesagt, du würdest auch beschreiben, was in einer Frau vorgeht. Ja, das ist aus medizinischer Sicht. Was geht denn in einer Frau vor, die flirtet? Ja, also das sind hormonelle Zusammenhänge, biochemische Vorgänge. Wallungen, hormonelle Wallungen. Ja, auf alle Fälle. Wow. Und das sind gewisse Hormone werden ausgeschüttet und dadurch wird der Blick der Frau ziemlich erotisch. Und das muss der Mann sofort erkennen. Aber bei mir kommen die Hormone auch in Wallungen. Ja, das ist optimal. Ne? Und die Frau erkennt das ja auch. Ja. Ne? Jawohl. Und es ist ja einfach so, das Wichtigste, die wichtigste Voraussetzung zum Flirten ist die innere Ausgeglichenheit, sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich. Oh, das ist natürlich also eine hohe Anforderung. Ne? Es sind die alle ziemlich, stehen deppert da, die nicht ausgeglichen sind, oder wie? Ja, also es ist ja so, man sollte eigentlich irgendwann zu sich sagen, also wenn es jetzt bei mir im Beruf oder zu Hause oder so werde tyrannisiert oder gemobbt oder so, irgendwann ziehe ich einen Schlussstrich unter der Rechnung und sage, von jetzt an denke ich erstmal an mich und da versuche ich einfach eine Partnerin, einen Partner zu finden. Gibt es noch einen ganz ultimativen Tipp, den du uns noch mit auf den Weg in diese schönen Sommertage oder Sommernächte geben kannst? Ja. Auf alle Fälle, und zwar im Sommer im Schwimmbad brauchen wir eine Frisbee-Scheibe, einen Volleyball oder Federball und eine schöne Badehose oder ein schönes Bikini. Was machen wir mit jede Menge Offenheit? Was machen wir mit der Frisbee-Scheibe? Ja, also sobald man anfängt, alleine oder mit zwei Personen so Volleyball zu spielen oder mit Frisbee, dann kommen schon die anderen schon angelaufen. Ja, oder man kann ja auch fragen, hey, du, hast du nicht Lust mit uns zu spielen? Ne? Und schon ist man im Gespräch und schon liegt man halb im Bett. Genau. Ne, also, übertrieben gesagt. Ja, also es muss auch eine gewisse Ehrlichkeit vorherrschen, nicht? Also dass man nicht alle mit jedem gleich ins Bett springt, das muss nicht unbedingt das Ziel sein. Kann man deine Flirt-CD denn auch kaufen? Oder ja, jawohl. Das ist eigentlich auch mein Anliegen. Also ich befasse mich ehrlich gesagt mal mit Behaviorismus, mit Verhaltensforschung und habe all mein Geld eigentlich in die Produktion dieser CD gesteckt. Wie heißt die denn, die CD? Das heißt einfach Flirt-CD. Flirt-CD. Jawohl. Also wer da interessiert ist, kann die ganz einfach im Handel so bekommen. Also, nein, es ist nur bei einer Firma, und zwar bei Firma MVM, hier in der Schweiz in Baden zu erhalten. Also ist ein bisschen kompliziert, könnten wir vielleicht sogar dann auch über uns irgendwie einen Kontakt herstellen. Jonas, das war der Flirt-Fachmann aus der Schweiz. Ich bitte dich, jawohl. Danke. Und darunter steht, schenkst du dich mir. Das bedeutet also, dass es wirklich sehr auf einer sehr sanften Art und Weise. Das höre ich schon, wie du das beschreibst, dass das sehr sanft angegangen wird. Ja doch, also darf ich vielleicht die Telefonnummer? Nee, das machen wir jetzt nicht. Das ist dann zu kompliziert. Das können wir dann irgendwie hier arrangieren, wer da interessiert ist. Ja, okay, wunderbar. Alles Gute, Jonas. Ich bedanke mich sehr herzlich. Dankeschön, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. 1.33 Uhr, 17 Sekunden. Jetzt machen wir Pause. Kinder, mir ist warm hier im Studio. Mann, wir haben nicht richtig gelüftet hier. Ich schwitze. Hier ist 1Live Domian. Das Talkradio von Radio 1Live und dem WDR Fernsehen. Heute Nacht offene Sendung, offene Show. Ihr könnt mich anrufen, wir können uns unterhalten. Das ist die Telefonnummer 0180 5678 111. Gilt, wie gesagt, auch fürs Ausland 0180 5678 111. Und faxen könnt ihr mir auch. 0180 5678 110. Gerade haben wir es ja schon versucht mit Beatrice und jetzt versuchen wir es nochmal. Hallo? Ja, Mensch, da bist du ja. Ja, hallo Jürgen, ich grüße dich. Da war gerade ein kleiner Fehler irgendwo. Ja, Beatrice, ich weiß auch nicht wie. 39, ja, 39 bist du, ne? Ja, richtig. Mhm. Ich habe dich zwar gehört, aber mich hörte kein Mensch. Naja, ist egal. Die Telekom war schuld. Ja, weiß ich auch egal, nicht. Egal, jetzt haben wir es. Ja, ich habe folgendes Problem. Ich bin seit 11 Jahren ein Rollstuhlfahrer Und jetzt habe ich vor circa 4 Wochen einen Mann kennengelernt am Telefon. Und ich habe ihm das also erst verschwiegen, dass ich Rollstuhlfahrer bin. Hast du ihn über so eine Line kennengelernt? Ja, richtig, über diese 0130-Nummer. Und vor ein paar Tagen habe ich mich dann halt am Telefon verplappert. Wir sprachen über Sport und Sportarten und ich habe mich dann halt verplappert. Und habe gesagt, ja, Sport treiben geht nicht und so kann ich nicht. Und dann hat er nachgefragt, warum, wieso, weshalb nicht. Nun musste ich ja nun raus mit der Wahrheit und habe ihm gesagt, dass ich also ein Rollstuhlfahrer bin. Und ja, zu meiner Überraschung hat er mir gesagt, er könnte sich also ein Leben mit mir vorstellen. Da warst du überrascht. Ja, da war ich sehr überrascht. Ja. Und ich weiß nicht, ich traue dem irgendwie nicht. Ich kann es mir irgendwo nicht vorstellen. Wir haben uns geschrieben, wir haben Bilder ausgetauscht und ich weiß, er ist also ein sehr gut aussehender Mann und er ist 5 Jahre jünger wie ich. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er Gefallen an mir findet. Also gesehen habt ihr euch noch nicht? Nee. Hat er denn auf dein Bild auch schon reagiert? Hat er da irgendwas zu kommentiert? Ja, richtig, aber es ist auf dem Bild nicht der Rollstuhl. Nee, ist klar, aber das ist schon klar. Aber also dein Gesicht ist ja drauf. Richtig. Und das gefällt ihm. Ja, richtig. Ja. Nur halt eben... Warum bist du so skeptisch? Ja, ich weiß nicht. Ich habe schon viele negative Sachen erlebt und aufgrund des Rollstuhls und bin also so ein bisschen, gescheutes, weiß ich nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ich bin ein gebranntes Kind. Und weswegen sitzt du im Rollstuhl, Beatrice? Ich habe vor 11 Jahren einen Autounfall gehabt mit meiner Freundin zusammen. Wir sind unter einen LKW gefahren und wie es halt so ist. Und bist querschnittgelähmt. Richtig. Wie ist das? Wie ist die Lähmung? Ist alles vollkommen taub? Nein, ab Hüfte abwärts ist alles taub. Also ich kann die Arme bewegen, den Oberkörper bewegen, nur meine Beine nicht und kann also auch nicht laufen. Wie ist das so mit der Ausscheidung? Kannst du da... Ich habe einen künstlichen Darmausgang. Einen künstlichen Darmausgang. Und ich habe auch einen Katheter. Einen Katheter. Weiß er das auch? Hast du ihm diese Sachen auch geschrieben? Ja, das habe ich ihm gesagt. Hast du sexuelle Empfindungen? Auch, ja. Das hast du. Ist das mehr so, ich höre es oft, es haben mir Behinderte erzählt, dass die Sexualität dann mehr im Kopf stattfindet, als denn direkt an dem entsprechenden Organ. Ist das bei dir auch richtig. So? Ja, kommt dem schon näher. Also du hast durchaus aber auch Sehnsucht danach, wieder sexuelle Erfahrungen zu machen und zu erleben auch. Ja, richtig. Und du hast ihm da wirklich ganz reinen Wein eingeschenkt. Er weiß und er sagt nach wie vor, dass er interessiert ist, mit dir einen Kontakt aufzubauen und mit dir eine Freundschaft, eine Liebe vielleicht zu haben sogar. Richtig, er hat mir gesagt, er könnte sich vorstellen, mit mir das Leben zu verbringen. Aber Beatrice, dann verstehe ich wirklich nicht, dass du da so... Auch wenn du schlechte Erfahrungen gemacht hast, dann gib doch dieser Sache noch eine Chance. Auf jeden Fall. Ja, aber ich weiß nicht. Wir kennen uns jetzt 4 Wochen und dann plötzlich so und ich weiß nicht. Er kennt die ganze Materie nicht. Wir haben uns so privat noch nicht gesehen. Die ganze Materie kennt er nicht. Was meinst du mit Materie? Ja, es ist nicht einfach mit mir. Ja, zum Beispiel mit dem künstlichen Darmausgang, das muss alles entseucht werden und das ist alles nicht ganz einfach. Aber du redest auch darüber mit ihm, ne? Auch, ja, natürlich. Auch, dass jetzt, das nicht sehr einfach ist. Richtig, jetzt wo mir ja nichts anderes übrig blieb, weil ich mich ja nun selber verplappert hatte, muss ich ja nun drüber reden. Und um ihm zu erklären, auf was er sich da einlässt, wenn wir zusammenkommen. Und weißt du, was ich gerne möchte? Ich möchte dich wirklich ermutigen, Beatrice. Vielleicht hast du ja wirklich Glück und hast da einen Mann durch Zufall entdeckt. Das ist ja ein Zufall gewesen, der damit nun wirklich keine Probleme hat. Das gibt es ja. Du stellst das ja fast beinahe so dar, als wäre das ein Weltwunder. Für mich ist das ein Weltwunder. Ja, aber es gibt immer wieder, selbst hier in meiner Sendung habe ich so oft mit Behinderten gesprochen, die mit Nichtbehinderten zusammen sind. Oder mit Nichtbehinderten gesprochen, die mit einem Behinderten seit Jahren verheiratet sind. Und es funktioniert und es ist glücklich. Ja. Ich könnte schwören, dass Tausende uns jetzt zuhören, die behindert sind und mit einem nichtbehinderten Partner zusammen leben. Richtig schon. Aber es ist, ich kann dir jetzt kein Bild von ihm zeigen, aber wenn du dieses Bild siehst... Du denkst ganz einfach, so ein schöner Mann, der kriegt jede Frau, warum nimmt der mich Krüppel? Ne? Jetzt mal ganz, so denkst du wahrscheinlich. Ja. Ne? Aber damit stufst du dich ja selbst so niedrig ein, Mensch. Ja, aber was soll ich tun? Du sollst dich darauf einlassen, du sollst vorsichtig an den Mann rangehen, in aller Offenheit, das hast du jetzt auch schon gemacht, Schritt für Schritt. Und einfach diese große Chance, die dir das Schicksal da jetzt hingelegt hat, die auch nutzen und anfassen und nehmen. Also meinst du, ich soll einfach zugreifen? Ja. Auf jeden Fall. Wenn du den Eindruck hast, dass der Mann das wirklich ernst meint, du verkehrst jetzt 4 Wochen mit ihm, du kannst ja noch 4 Wochen ins Land gehen lassen, wenn er wirklich interessiert ist, wird er auch nicht so ein Hauruck-Verfahren haben wollen. Und wenn du dir immer sicherer bist, dass der Mann dich wirklich gerne hat oder dich zu lieben beginnt, mein Gott, Beatrice, dann musst du dich darauf einlassen. Ja, ich muss also sagen, wir verstehen uns am Telefon oder jetzt schriftlich, verstehen wir uns 100%, das ist kein Thema. Nur halt, ich mache mir halt Sorgen, wenn er mich jetzt wirklich besucht. Wie reagiert er dann, wenn er diesen Rollstuhl sieht, wenn er das sieht, den Tagesablauf, wie das hier ist? Frag ihn doch mal ganz einfach im Telefonat. Oder sag ihm das mal so, wie du es mir gerade gesagt hast. Ja, aber du kannst es einmal im Telefonat nicht erklären. Nee, aber du kannst schon mal diese Sorge aussprechen. Und dann wirst du ja sehen, wie er darauf reagiert. Vielleicht hilft... Das habe ich gemacht. Und was hat mir... Und er hat mir gesagt, es macht ihm nichts aus. Also Beatrice, was willst du mehr? Ja, ich habe fast den Eindruck, dass du dir das selbst gar nicht gönnen möchtest. Ja, ich habe ihm aber auch danach gefragt, ob er Erfahrung damit hat. Mhm. Er hat mir gesagt, nein, ich habe keine Erfahrung, aber was ich nicht weiß, kann ich lernen. Ja, also gibt es eine bessere Antwort? Ja, ich weiß nicht. Beatrice, also ich möchte dich nochmal ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz klar ermuntern und ermutigen, dich darauf einzulassen. Ja. Zerstöre dir doch nicht dein eigenes Glück, was da vielleicht gerade anfängt zu sprießen. Das wäre schön. Ja, also, bleib mal an den Mann ran. Und nimm das ernst, was er sagt. Der wird das schon ernst meinen. Das klingt schon sehr nett und sehr gut. Naja, du bist ja sehr überzeugend manchmal. Ich höre mal auf deinen Rat. Ich versuche es mal. Und lass uns doch nochmal miteinander telefonieren. Vielleicht so in 4-5 Wochen. Mhm. Würde ich sehr gerne machen, weil es mich interessiert, wie es weitergeht. Okay. Alles Gute. Ich melde mich. Das wäre schön, Beatrice. Dank. Tschüss. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich Michael, 22. Ja, hallo. Hallo, Domian. Michael, hi. Ja, was liegt an? Ja, genau. Also ich habe vorhin das mit der Flosse mitbekommen und wollte dazu, also auch auf eine Begebenheit hin, die mir passiert ist, sagen, dass es nicht so einfach ist, jemanden einfach anzusprechen. Ja, allerdings, also, ja. Ich meine, das werden sicher viele denken. Alle denken das. Ja, ja. Wahrscheinlich. Ja, ja, ich meine, es ist nicht so, dass ich jetzt zum Beispiel irgendwie nicht kontaktfreudig wäre oder so. Aber mir ist es zum Beispiel passiert, dass ich, das war am 1. Mai, bin ich im Zug gesessen und bin nach Hause gefahren von Stuttgart nach Reutlingen. Mhm. Und habe also eine sehr interessante Frau gesehen, also vom Aussehen her auf jeden Fall sehr interessant. Mhm. Und ja, die war überhaupt sehr, sehr ansprechend. Und ich habe ein Buch gelesen, sie hat sich immer so den Kopf danach verrenkt, was es wohl für ein Buch sei. Was war es denn für ein Buch? Franz Kafka war das. Oh, das macht schon keinen guten Eindruck. Das klingt nee, so nach Depri-Typ oder so. Würde ich nicht sagen, nee, gar nicht. Ich lese Kafka gerne, der hat bringt schöne, realistische, banale Gedanken eigentlich. Ja, in schöne Worte. Ja. Ja, auf jeden Fall habe ich das Buch gelesen, sie hat sich wohl danach verrenkt und so und ja, aber ich habe mich nicht getraut, sie irgendwie anzusprechen. Ach. Oder irgendwie nach ihrer Nummer zu fragen oder sonst irgendwas. Aber das war doch die Chance, nachdem sie sich den Kopf nach Kafka verrenkt hat. Hättest du sagen können, magst du auch Kafka oder irgend ja, sowas? Ich hätte sagen können, aber ich habe mich einfach nicht getraut. Das war nicht möglich. Also ich meine, da war dir ja schon etwas auf dem Silbertablett präsentiert, eine Chance, ne? Aber in so einem Moment, also wenn mir eine Frau dann gefällt und ich weiß nicht, normalerweise kann ich wirklich offen reden. Naja, ich kann es schon verstehen, dass man gerade in dem Moment, wenn man jemanden ganz toll findet, dass einen alles verlässt, was man sonst an tollen Sachen so hat. Genau, ne? Und genau. An Mut und so. Und ich weiß eigentlich gar nicht, ich meine, das Aussehen hat mich natürlich sehr angesprochen oder die Ausstrahlung, die sie hatte. Ja. Aber was mich so genau gereizt hat, kann ich eigentlich gar nicht deuten. Aber auf jeden Fall finde ich es unheimlich schade, dass ich sie nicht mehr erkennen konnte. Aber, Michael, man kann, das habe ich nur so als Strategie für mein Leben irgendwann mal festgesetzt, dass man aus solchen Misserfolgserlebnissen lernen muss. Nämlich, dass wenn, sobald eine nächste ähnliche Situation entsteht, dass man dann eben zupackt und sich entsprechend verhält. Ja, das sollte man eigentlich schon machen, das stimmt schon. Und das gelingt auch. Mir ist es dann beim zweiten und dritten Mal auch nicht gelungen. Aber wenn man sich das immer wieder vornimmt, beim dritten Mal gelingt es. Und dann macht man es. Und dann fühlt man sich gut, auch wenn man dann keinen Erfolg hat. Ja, eigentlich schon. Ich habe jetzt auch Suchanzeigen gestartet. Das liegt mir normalerweise eigentlich gar nicht, aber ich will die unbedingt kennenlernen, die Frauen. Ja, dann fahr doch immer wieder in dem Zug und lies Kafka. Ja, ich werde versuchen. Vielleicht gibt es noch andere nette Frauen, die auch Kafka mögen. Ja, ich meine, ich mag ja nicht nur Kafka. Ich meine, nein, klar, logisch. Michael, also das nächste Mal, ne? Ja, alles klar. Tschüss. Okay, ciao. Ciao. Beate ist am Telefon, 31. Ja. Hi. Ja, moin. Moin, moin. Es ist ein bisschen eigenartig, dich zu sehen und Das glaube ich. Deine Stimme so weit, also spät zu ich, hören. Ich stelle mir manchmal die Situation von euch vor, wenn ihr mit mir telefoniert. Das ist ja ganz eine ganz bizarre Situation. Ne? Ihr sitzt zu Hause am Telefon, vor dem Fernseher zum Beispiel, ja, und telefoniert. Seltsam irgendwie, ne? Mhm. Und seht mich dann hier reden. Genau. Aber wir reden jetzt mal. Um was geht's? Ja, mein Thema ist eigentlich Einsamkeit, sprich Isolation, alleingelassen werden. Ne? Mhm. Du bist einsam und du bist isoliert. Ja. Und zwar fing das alles so 94 an, Oktober 94. Mhm. Da wurde bei mir ein Hirntumor festgestellt. Mhm. Wurde dann auch operiert. Wie hat man den überhaupt festgestellt? Hattest du Beschwerden? Ja, ich hatte Krampfanfälle bekommen. Mhm. So nachts immer. Ich dachte erst, ach, ich habe schlecht geträumt oder so, ne? Mhm. Ja, meine Mutter hat mich dann irgendwie zum Arzt geschickt, mhm, da mein, ja, mein Vater das Gleiche hatte. Ah, also ist vererbt nicht, irgendwie? Ist nicht vererbt. Nicht vererbt, mhm. Sagen sie angeblich, ne? Und dann hat man einen Gehirntumor diagnostiziert. Ja. Und der musste operativ entfernt werden. Ja. War es ein bösartiger Tumor? Nee, der war Gott sei Dank noch gutartig, mhm, ne? Und danach hat sich dein Leben verändert? Total. Inwiefern? Ich habe dann Epilepsie richtig bekommen, ne? Also, das heißt, du hattest vorher schon etwas mit dieser Krankheit zu tun? Ja. Mhm. Wo ich das aber nicht wusste, ne? Ja. Ach, du, war auch dann nur nachts. Ach, dir war das vorher gar nicht bekannt, dass du Epilepsie hast? Ja, genau. Ah, ja. Mhm. Naja, und nun habe ich das ja andauernd, ne? Mhm. Seitdem steigert sich. Was heißt denn andauernd? Jo, jeden Tag? Jeden Tag, ja. Wie oft am Tag? Oder verschieden, auch dann bis zu 40 Mal ungefähr 40 sein. 40 Mal. Also 40 Mal einen Anfall. Mhm. Wie sehen diese Anfälle denn aus? Was passiert mit dir? Ja, es sind große Anfälle, wo ich mich kaputt beiße, ja, wo ich einnässe. Mhm. Und um mich herumschlage. Kannst du dich dann daran erinnern oder bist du ganz besinnungslos quasi? Ich bin in dem Moment, bei den Großen bin ich weg, ne? Mhm. Also ich merke nur später, wenn ich irgendwie eine Beule oder halt die Zunge kaputt habe. Mhm. Ne? Wie lange dauern dann diese Anfälle? Ja, bis zu einer halben Stunde. So lange? Mhm. Lebst du alleine? Nee, ich lebe bei meiner Mutter wieder. Das heißt, du brauchst dann auch ständige Betreuung? Ja. Mhm. Also ich kann schon alleine was tun. Ne? Du bist dann aber auch sehr mutig, dass du jetzt hier mit mir telefonierst. Könnte es nicht passieren, dass du jetzt auch einen Anfall bekommst? Ja. Das könnte passieren. Könnte, ja. Mhm. Mhm. Nun haben sie sich aber, es sind ja noch andere Sorten, die ich vorher mitbekommen habe, wo ich eine Aura habe, ne? Also ein Vorgefühl. Ach so, du kriegst das schon mit, wenn das im Anzug ist, der Anfall. Ja, jetzt ja. Also 40 Mal am Tag solche schweren Anfälle, das behindert das Leben ja komplett, ne? Ja. Mhm. Und daraus meinst du, resultiert auch deine Isolation als Mensch? Ja, vor allen Dingen, ich gehe raus, ne? Mhm. Aber wenn du dann draußen umkippst oder dich irgendwie eigenartig benimmst, mhm, dann wird man ja angemeckert, ja, Alkoholiker und das am frühen Morgen oder so, ne? Mhm. Oder du bist ja irre, weil Epilepsie ist halt noch bei den Leuten im Kopf. Du bist eher gehirnkrank. Ja, ne? ja. Nach wie vor. Schlimmerweise, ja. Ja. Du bist ja erst 31 Jahre alt, mhm, und die Operation war 94, ne, sagtest du? Ja. 94. Hast du bis dahin ganz normal gelebt und gearbeitet? Ja, ganz. Ich hatte eine Lehre gemacht, mhm, war dann dabei, meinen Meister zu machen, kurz. Als was? Lebensmitteltechniker. Ja. Ne? Hatte noch zwei Prüfungen, mhm, ja, und dann kam halt Krankheit. Mhm. Hattest du da auch so einen ganz normalen Freundeskreis? Also im Prinzip ein ganz normales Leben? Ja, absolut. Mhm. Ne? Auch eine Beziehung damals? War ich auch. Und alle haben dich verlassen nach dieser Krankheit? Ja. Alle Freunde? Mhm. Guck mal, nach der OP konnte ich erst nicht sprechen und nicht sehen. Ne? Mhm. Da hieß es dann, ja, von meinem Freund. Wir wollten heiraten eigentlich das Jahr drauf. Mhm. Du bist behindert, ich gehe jetzt, ne? Hat er gesagt. Mhm. Er hat gesagt, du bist behindert, ich gehe jetzt. Wer? Das ist aber schmerzhaft, oder? Jo, ist das, aber nun sehe ich das schon positiv, ne? Warum? Weil, wenn ich mit dem Mann verheiratet gewesen wäre. Natürlich, ja. Und vielleicht Kinder. Ja, natürlich. Gut, dass er dann vorher gegangen ist. Ja. Ja. Also, aber es ist immer noch weh, ne? Das schon. Ja, klar. Ja, aber so, ich denke, dass du vielleicht dann auch eine gute Freundin hattest damals. Mhm. So eine Busenfreundin, haben ja nur viele Leute, ja, einen Busenfreund. Ja. Und diese Person hat dich auch alleine gelassen? Ja, leider vor kurzem erst. Und warum? Man konnte sie die Anfälle nicht mehr ertragen. Mhm. Und jetzt ist, ja, seit April steht das fest, dass der Tumor nachgewachsen ist. Ja. Und dass er inoperabel ist. Und was für eine Konsequenz ist das für dich dann? Also ja. Man kann ihn nicht heraus operieren mehr. Nee. Und er wächst nach, das heißt, er wird größer. Mhm. Und nun hatte ich schon mehrere Ärzte gefragt, auch Krankenhäuser, ne? Mhm. Lach war auch in den vier Jahren, 2,5 Jahre im Krankenhaus, muss ich noch dazu sagen, ne? Wegen der Epilepsie? Mhm. Mhm. Wegen Medikamentenumstellung und so. Beate, dieser Tumor ist jetzt wieder in deinem Kopf und er wächst. Und ja. Die Ärzte haben dir gesagt, dass man ihn nicht herausoperieren kann. Was bedeutet denn das für dich? Ja, heißt das Behinderung und Tod, ne? Hm. Weil er genau an der Grenze liegt zur Bewegung der linken Seite. Mhm. Und ja, fehlt ganz wenig nur und dann bin ich auf jeden Fall erstmal links total gelähmt. Dieses haben die Ärzte dir schon so gesagt, dass das kommen wird? Mhm. Ja, und dann geht's weiter irgendwann, ne? Kann man denn eine Prognose sagen? Und sie meinten, es könnte ja in 2-3 Monaten sein, es könnte aber auch noch ein Jahr dauern. Das heißt, im Prinzip hat man dir jetzt gesagt, dass du vielleicht spätestens in einem Jahr tot sein wirst. Ja, genau. Als du das dann gehört hast, was hast du da empfunden? Im ersten Moment konnte ich gar nicht nachdenken, ne? Mhm. Weil es irgendwie eine Sperre vom Gehirn, so kann man sagen, eine Schutzfunktion, ne? Aber jetzt hast du doch sicher darüber nachgedacht und denkst immer wieder darüber nach. Ja, ich versuche es zur Seite zu drängen, ne? Mhm. Weil, ich meine, ich spreche eigentlich gar nicht darüber. Auch mit deiner Mutter nicht? Nee, das ist ein Tabuthema hier in der Familie. Du sprichst also mit niemandem darüber? Nein, ich wollte das, hatte dann mal versucht, mit einer Psychologin. Mhm. Hatte auch einen Termin gehabt dann, weil, da war ich ganz am Ende, hatte nur an Selbstmord gedacht. Mhm. Ich dachte, das geht schneller, ne? Und die sagte, wir können noch kein Gespräch mehr machen. Du musst erst deine Anfälle in den Griff kriegen. Das heißt, weil während des Gespräches es ständig zu Anfällen kam? Dann noch nicht so. Dann verstehe ich eigentlich nicht diese Äußerung der Psychologin. Mhm. Ehrlich gesagt, verstehe ich nicht. Ja, verstehe ich auch nicht. Du hast dich ja jetzt hier bei mir gemeldet. Kann ich das schon dann doch so verstehen, dass du eine große Sehnsucht danach hast, über dieses sehr schwere Schicksal zu reden und dich mal auszutauschen? Ja. Mhm. Ist denn die Aussage der Ärzte, ist die endgültig? Oder gibt es vielleicht doch noch einen Hoffnungsschimmer, dass man das doch noch operieren könnte? Also operieren ist, ja. Sie würden es machen oder ein Stück daraus operieren, aber dann wäre ich halt links total gelähmt. Ne? Das wäre dann ganz sicher, dass das dann ja, so wäre. Ja, ja. Du hast gerade gesagt, auch nicht alles rausoperieren. Du vertraust diesen deinen Ärzten, dass die die richtige Diagnose stellen. Und ich war ich war eigentlich schon bis nach Bielefeld und so. Also schon bei mehreren Ärzten. Ja, ja. Mhm. Du hast gerade gesagt, dass du das eigentlich verdrängst, dieses, was eventuell an schlimmen Dingen jetzt vor dir liegt. Mhm. Aber ab und zu funkelst doch wahrscheinlich hoch und hast du irgendeine Idee, wie du die nächste Zeit leben möchtest? Jetzt, wo es noch vielleicht einigermaßen gut geht, also in Anführungszeichen gut geht? Nee, einfach nur noch, ja, genießen, ne? Mhm. Mhm. Jetzt hatte ich mir vorgenommen, ich reise und mach das und das. Kannst du denn überhaupt reisen dann mit diesen schweren Anfällen? Nee, kann ich leider nicht. Mhm. Ja. Warum ist das Tabuthema zwischen dir und deiner Mutter? Also ja, und zwar hat mein Vater das ja gehabt. Mhm. Der ist auch daran gestorben. Mhm. Dann kam ja nun meine Krankheit. Mhm. Und nun kommt ja nun, ja, eigentlich das zweite Mal. Ja, ne? Ja. Und es geht einfach kaputt davon, ne? Liebe Beate, ich habe jetzt keinen super tollen Tipp für dich, einen Rat, das ist dir klar. Ich möchte, dass du jetzt gleich mit meiner Psychologin noch sprichst. Mhm. In Ruhe und lange sprechen kannst. Ja. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass die Zeit, die du jetzt noch hast, dass da noch vieles passiert, was dir gefällt und was dir gut tut. Von ganzem Herzen wünsche ich dir das. Das ist lieb von dir. Du wirst gleich von uns, von der Elke angerufen. Mhm. Okay? Ja. Alles Gute. Aber darf ich nochmal kurz was sagen? Ja. Ich wollte nur den Zuschauern sagen, Leute, wenn jemand Epilepsie hat, die sind nicht irre. Mhm. Das ist eine Krankheit, die durch Narben entstehen kann. Mhm. Oder ja, durch kleine Blitze im Kopf. Mhm. Ja. Wo die Nerven kaputt sind, wo die Isolation fällt. Ja. Aber es sind keine doofen Leute. Ja. Ich hoffe, dass sich das allmählich dann auch mal durchsetzt. Ja. In der Welt. Alles Gute. Danke. Tschüss, Beate. Tschüss. So, was machen wir jetzt? Robert habe ich noch für ein ganz kurzes Gespräch. 42 Jahre alt. Hallo. Ja, grüß dich, Domian. Hier spricht der Robert aus Korneuburg in Österreich. Das ist ein Vorort von Wien. Ich wollte nur fragen, nachdem ich das gehört habe, als du als Tramper mit einem Rolls Royce mitgenommen wurdest, ob das 1977 gewesen sein kann. Nee, das war später. Das war später, ja. Das muss 1983 gewesen sein. Es war nämlich so, ich hatte einen Rolls-Royce Silver Shadow von einer Firma gewonnen, auf eine Woche lang, den durfte ich benutzen, und war also auf Besuch bei meiner Schwester, die in Baden-Württemberg lebt, und bin von Stuttgart nach München gefahren, und auf einer Tankstelle hat mich ein Tramper angesprochen, ob ich ihn mitnehmen könnte. Es könnte ein Zufall sein. Wo war die Tankstelle? In der Nähe von München? Nein, die Tankstelle war in der Nähe von Stuttgart, also das war vor den, das heißt Weigelberg oder Heidelberg. Ja, so genau kann ich mich nicht erinnern, weil es war hundertprozentig nicht 1977. Mhm. Das ist ja lustig. Das wäre auch etwas später gewesen. Das wäre spaßig gewesen, wenn wir uns dann jetzt quasi irgendwie wieder gefunden hätten nach all den Jahren. Ich bin ein Fan von deiner Sendung und habe, wie gesagt, also wieder heute zugeschaut und zugehört. Und mich hat es richtig also gepackt, als ich gehört habe, dass du mit den Rolls-Royce mitgenommen hast. Ja. Da habe ich gedacht, das bin ich. Du warst es leider nicht. Aber ich freue mich so sehr, dass uns so viele Leute in Österreich und in der Schweiz sehen und hören. Das kriege ich immer wieder mit, finde ich ganz toll, und grüße auch ganz herzlich meine beiden geliebten Alpenländer. Ich bin ja so ein Alpenfan. Ich danke schön. Alles Gute. Robert, alles Gute. Tschüss. Tschüss, servus. Ciao. So, Freunde, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich herzlich bei meinem Team, bei Gerald Baas, bei Wolfram Spikowski, Roland Lohr, Leo Scholten, Tom Wildhauer, Mathilde Kohl, Andrea Feist, Jan Hölz und Elke Dunajski. Und ein Themenhinweis noch für nächste Woche: in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt unser Thema "Ich bin zu geil für diese Welt". Aber wir sind Montag auch schon wieder da. In der Nacht von Montag auf Dienstag auch wieder mit einer offenen Sendung. Schönes Wochenende. Bis Montag. Ciao.